Den ersten Kongress der Jugend Europas. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, Sie hier auf dem Boden des Großdeutschen Reiches willkommen heißen zu dürfen. Ich begrüße besonders herzlich unsere italienischen Freunde. An ihrer Spitze den Generalsekretär der Faschistischen Partei Italiens und Generalkommandanten der GIL, Aldo Vidosoni. Und den italienischen Kooperationsminister Renato Ricci. Ich begrüße nunmehr im Namen Deutschlands zugleich auch im Auftrag meiner italienischen Freunde, die Jugendführer Europas, die unserer gemeinsamen Einladung Folge leistend hierher gekommen sind, um durch ihre Anwesenheit und Mitarbeit die Kameradschaft der jungen Generation unseres Kontinents zu bekunden. Wir begrüßen Herrn Elola, den Nationaldelegierten und Staatsjugendführer von Spanien. Als besonders lieben Gast den Vertreter Japans, Exzellenz Sakuma. Herrn Dr. Lehambre, den Führer der nationalsozialistischen Jugend von Belgien. Herrn Dr. Kletschkow, den Staatsjugendführer von Bulgarien. Herrn Kapitänleutnant Jensen, den Führer der nationalsozialistischen Jugend von Dänemark. Herrn Probst Lohi Wuori, den Vertreter der Jugend Finnlands. Professor Orsanic, den Staatsjugendführer von Kroatien. Herrn van Gilkerken, den Führer der nationalsozialistischen Jugend der Niederlande. Herrn Minister Stang, den Staatsjugendführer von Norwegen. Herrn General Iliescu, den Staatsjugendführer von Rumänien. Herrn Maček, den Staatsjugendführer der Slowakei. Herrn Feldmarschall Leutnant von Bildi, den Staatsjugendführer von Ungarn. Ich begrüße ferner die hohen Persönlichkeiten aus dem Ausland und Inland, insbesondere die Vertreter des europäischen Geisteslebens, die den ersten europäischen Jugendkongress durch ihr Erscheinen heute auszeichnen. Wir heißen besonders herzlich willkommen den Vertreter der Reichsleitung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Reichsorganisationsleiter Dr. Robert Ley. Und die hier anwesenden Gauleiter der NSDAP, Bohle, Bracht, Hanke, Lauterbacher, Dr. Juri und Dr. Reiner. Jugendführer Europas, Sie sind unserer Einladung gefolgt, um am heutigen Tag in Vollzug unserer Abmachungen und Vereinbarungen und zur Bekräftigung unserer Solidarität und Kameradschaft den Europäischen Jugendverband zu gründen, der als Zusammenschluss der hier vertretenen nationalen Jugendorganisationen einen Beitrag der Jugend unseres Erdteils zur europäischen Neuordnung darstellen soll. Die Jugend der Achse hat sie im Zeichen Adolf Hitlers und Benito Mussolinis hierher eingeladen. Ich schlage Ihnen vor, die Leitung des Europäischen Jugendverbandes in die Hände der Repräsentanten der Achse zu legen und unsere Kameraden Aldo Vidussoni und Arthur Axmann als Präsidenten des Europäischen Jugendverbandes anzuerkennen. Ich bitte diejenigen, die diesem Vorschlag ihre Zustimmung geben, sich von ihren Plätzen zu erheben. Ich danke Ihnen. Ich stelle fest, dass sämtliche hier vertretenen europäischen Jugendorganisationen meinem Vorschlag zugestimmt haben und dass damit Aldo Vidussoni und Arthur Axmann die rechtmäßigen Präsidenten des Europäischen Jugendverbandes sind. Ich bitte diese Kameraden, ihre Plätze hier oben einzunehmen. Jugendzeit erscheint den meisten Menschen, die von der Höhe des Lebens ihren Blick in die Täler der Kindheit zurückwenden, als eine Zeit ohne Sorge. Was sie auch immer in den Jahren jugendlichen Wachsens und Reifens im Sturm und Drang erlebt und erlitten haben mögen, verblasst in der Erinnerung der Erfahrung, in der Erinnerung derer, die nicht mehr Lehrlinge, sondern geprüfte Meister des Lebens geworden sind. Sie messen alle Not der Jugendzeit am Maßstab späteren Leides und lächeln über die Furcht des Knaben auf der Schulaufgabe zu lösen. Und doch wiegt die jugendliche Sorge im Dasein des jungen Menschen ebenso schwer wie die des Erwachsenen in seinem Lebenskampf. Es ist eine gute Gabe des Himmels, dass die Erinnerung das Leid verklärt. Selbst dem reifen Menschen ist es unmöglich, überwundene Schmerzen, ob sie nun körperlicher oder seelischer Natur waren, sich so zu vergegenwärtigen, dass er bei der Beschwörung des Vergangenen noch einmal die ganze Qual des Erlittenen sich vorzustellen vermag. Die Erinnerung hat nicht mehr Kraft als die Hoffnung. Beide überziehen die Zeiten mit ihren feinen Schleiern, die über das Vergangene und das Kommende gebreitet sind. Je ferner wir der Kindheit stehen, umso weniger kann unser Auge die Erscheinungen und Erlebnisse unterscheiden, die uns Gutes oder Böses bedeuteten. Wie der Dunst des hochsommerlichen Tages die Konturen verwischt und die fernen Berge und Wälder mit einem ihm eigenen goldenen Hauch überzieht, so dass uns die vertraute Landschaft wohl wie immer gegenwärtig ist, aber zugleich in der durchscheinenden Atmosphäre unwirklich und verklärt ist es auch hier. Anders könnte das menschliche Gemüt dieses Leben nicht vertragen. So aber ist alles Gewesene geläutert. In der ununterbrochenen Wandlung des menschlichen Lebens wird die Nähe fern und die Ferne nah. Die Gegenwart entrückt uns mit jeder Stunde und wird schemenhafte Vergangenheit. Die Zukunft aber wird von Tag zu Tag mehr zur Gegenwart, bis sich der Ring schließt und wir in der Stunde unseres Daseins, da wir ganz der Zukunft gehören, nämlich am letzten Tage, auch ganz der Vergangenheit verfallen. Das ist eine allgemeine Feststellung. Sie ist auf alle Generationen anwendbar. Und doch haben wir uns die Frage vorzulegen, ob nicht das eruptive Ereignis des Weltkrieges, das unseren Erdteil so grundlegend verändert hat, das Leben der Jugend vor und nach 1914 so entscheidend wandelte, dass die Vorstellungen der meisten Menschen, die vor 1914 jung waren, in Bezug auf das jugendliche Dasein unrichtig geworden sind. Nach dem Weltkrieg waren alle Ideale der Jugend zweifelhaft geworden. In Deutschland hatte sich der von Juden geführte Marxismus die Staatsgewalt angeeignet. Unsere junge Generation hatte die Wahl, entweder die Segnungen einer sogenannten Demokratie zu empfangen, das heißt, an dem allgemeinen Kampf aller gegen alle teilzunehmen, oder in Opposition zu dem bestehenden System ihre ganze Kraft im Kampf für die angeblich veralteten Ideale einzusetzen, für die ihre Väter und Brüder an der Front gefallen waren. Indem sich der beste Teil unserer jugendlichen Aktivisten entschloss, diesen Kampf auf sich zu nehmen, wurde er zu einer Zelle der Neuordnung des deutschen Lebens und schuf die Voraussetzungen für den Wiederaufstieg der deutschen Nation. Damals entstanden die nationalen Verbände der Jugend. wie die deutsche Knappenschaft, die in blutigen Kämpfen mit den kommunistischen Banden das Gesetz der jungen nationalen Tat zu proklamieren wagte. Aber allen diesen Verbänden fehlte ein politisches Programm. Das hat ein Frontsoldat des Weltkrieges uns Deutschen verkündet, der aus dem Erlebnis eines 4,5-jährigen Kampfes das politische Glaubensbekenntnis des deutschen Volkes schuf. Das Reich von einst war in bürgerliche und proletarische Parteien zerspalten. National zu sein war das Vorrecht einer Kaste, der es besser ging als den Millionen, die schaffend die Voraussetzungen zum nationalen Wohlstand und zur Kriegführung schufen. Vorrechte der Geburt und des Besitzes hoben die einen Söhne des Volkes über die anderen empor. Und doch waren in den Jahren der Bewährung im Kampf um die Freiheit der Nation die Kinder des sogenannten Proletariats nicht minder tapfere Kämpfer als die Abkömmlinge der bürgerlichen Welt. Vor der Kugel des Feindes gab es keinen Unterschied zwischen hoch und niedrig, arm und reich. Und nun kam nach dem größten Zusammenbruch, den unser Volk erlebt hatte, ein Kämpfer des Krieges und verkündete uns, dass so wie draußen alle Deutschen nur danach gemessen wurden, ob sie tapfer waren oder nicht, ein neues Reich entstehen sollte, in dem sie alle, ob sie dem Adel, dem Bürgertum oder der Bauernschaft angehörten, nur nach ihrer Leistung gemessen werden würden. Und während die Erfüllungspolitiker von dem Recht der Feinde redeten, verkündete er das Recht des Volkes. Im Parteiprogramm der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei schuf er die Voraussetzungen für die Gründung eines Reiches der nationalen Ehre und Freiheit und sozialen Gerechtigkeit. Durch ihn erhielt unsere Jugend ein neues Ideal. Gewisse Parlamentarier hatten, um jugendlichen Zustrom für ihre Parteien zu gewinnen, dieser Jugend allerlei Rechte versprochen. Adolf Hitler sprach zur Jugend von ihrer Pflicht. Er lehrte seiner jungen Gefolgschaft Gehorsam, Tapferkeit und den Glauben, der kein Unmöglich kennt. In Italien hatte Mussolini der Jugend seines Landes den stolzen und heroischen Richtspruch gegeben, der an den Wänden der faschistischen Führerschulen und in den Sportforen der Miliz zu lesen ist. Credere, obediere, combattere, das heißt, glauben, gehorchen und kämpfen. Es ist das Geheimnis des Erfolges aller großen Erzieher, dass sie die Jugend ernst nehmen, und Jugend will ernst genommen sein. Die Jugend ernst nehmen, meine Kameraden, das heißt aber, ihr Vertrauen schenken und Anforderungen an sie stellen. Anforderungen, die ihr Selbstständigkeitsstreben bestärken und ihr das Bewusstsein geben, auch zu ihrem Teil etwas Nützliches und Wesentliches zu tun, das nicht ihr allein, sondern allen Generationen ihres Volkes zugutekommt. Es hat Pädagogen gegeben, die den Jugendlichen als Miniaturerwachsenen betrachteten. Und Pädagogen, deren erzieherische Methoden mit dem lächerlichen Gehaben übereinstimmten, das betagte, jungfräuliche Tanten ihren 12-jährigen Neffen gegenüber anzuwenden für richtig halten. Andere wieder versuchten, die Jugend durch Belehrung zu gewinnen. Solange die Welt besteht, hat man auf die verschiedensten Arten versucht, den Nachwuchs der Völker zu bilden und zu formen. So entstanden im Laufe der Zeit unzählige pädagogische Systeme. So mannigfaltig diese Systeme sind, so mannigfaltig sind auch ihre Ziele. Die unbegrenzte individuelle Freiheit verkündet man an einem Ort. An anderer Stelle predigt man die völlige Preisgabe aller Persönlichkeitswerte und das Aufgehen in einem geistlosen Maschinen- und Massenstaat als erzieherisches Hochziel. Das bolschewistische Russland kann den traurigen Ruhm für sich in Anspruch nehmen, durch seine Methoden der systematischen Ausrottung des elterlichen Einflusses und der planmäßigen sittlichen Zersetzung seiner jungen Generation in der Weltkriminalstatistik für jugendliches Verbrechertum den ersten Platz errungen zu haben. England schuf sich in seinen Feudalschulen die Ausbildungsstätten einer kleinen, vermögenden Kaste, die trotz aller laut verkündeten demokratischen Ideale sorgfältig darüber wacht, dass sie unter sich die politischen und wirtschaftlichen Geschäfte des nun schon etwas angeschlagenen Weltreichs betreiben kann. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben auf erzieherischem Gebiet mangels eigener Ideen europäische Vorbilder kopiert und scheiden daher aus unserer Betrachtung ganz aus. Wie erklärt sich nun der in der Geschichte der Menschheit einzig dastehende Erfolg der von der Achse geschaffenen Jugendbewegungen? Als Mussolini im Jahre 1926 die erste Staatsjugend dieser Welt seit dem Untergang des kleinen Sparta gründete, schloss sich die begeisterte Jugend des damals entstehenden faschistischen Imperiums spontan in der Palilla zusammen. Sie verherrlichte damit das Andenken jenes heldenhaften Jungen, der seine Vaterstadt Genua im Jahre 1746 dadurch errettet hatte, dass er rechtzeitig das Nahen des Feindes entdeckte und mit Steinwürfen die ersten Eindringlinge zurückhielt, bis er selbst ein Opfer des Kampfes wurde. Die Jugendbewegung des Nationalsozialismus wurde im Zeitraum von 10 Jahren auf der Grundlage der Freiwilligkeit eine Millionengemeinschaft, die bis zum Tage der Verkündung des Hitlerjugendgesetzes am 1. Dezember 1936 90% der gesamten jungen Generation Deutschlands umfasste. Wenn ich heute auf die Entwicklung zurückblicke, die die Hitlerjugend meines Landes durchmachte, und mir die Frage vorlege, welche Gedanken für den ununterbrochenen Aufstieg der HJ maßgebend waren, komme ich zu folgendem Ergebnis. Die Hitlerjugend ist keine Gründung des Staates für die Jugend, sondern eine Gründung der Jugend für den Staat. Sie ist ein freiwilliger Beitrag der heranwachsenden Generation des Reiches zu dessen Aufbau und Wehrhaftmachung gewesen. Von Anfang an sah die Hitlerjugend ihr Ziel nicht in der Jugend, sondern im Volk. Sie hat darum die Gefahren überwinden können, die für frühere und kleinere Jugendbewegungen so verhängnisvoll wurden. Die Gefahr, die darin besteht, dass sie den Gegensatz der Generationen verschärften, anstatt ihn zu überbrücken. Ich unterscheide zwei Hauptformen der Jugendführung. Die bereitgestellte Führung und die eigenständige Jugendführung. Bei der ersteren ordnet der Staat Offiziere, Lehrer und so weiter aus anderen Erziehungsgemeinschaften ab und beauftragt sie mit der Führung der jungen Generation. Bei der eigenständigen Führung gibt der Staat der Jugend den Auftrag, aus sich heraus ein Führerkorps zu bilden. Er beschränkt sich darauf, die großen Richtlinien zu erlassen, nach denen dieses von der Jugend selbst gebildete Führerkorps zu arbeiten hat. Der Führer hat der Jugend der nationalsozialistischen Bewegung den Richtsatz gegeben, Jugend muss von Jugend geführt werden. So konnten sich innerhalb aller Einheiten unserer Jugendbewegung die zur Führung befähigten Jugendlichen selbst durchsetzen. Vor der Front ihrer Kameraden müssen sich die Hitlerjugendführer schon in sehr jungen Jahren Kraft ihrer natürlichen Autorität behaupten. Der Aufgabenkreis ist der Altersstufe der jungen Führer angemessen. Jeder junge Führer trägt eine Verantwortung, und ich glaube, dass die Übertragung dieser Verantwortung in ihrer erzieherischen Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ein solches System ist ganz auf Vertrauen gegründet. Auch der jüngste Führer unserer Einheiten fühlt sich durch dieses Vertrauen getragen, das ihn verpflichtet und befähigt, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Die Selbstführung der Jugend ist längst kein Experiment mehr. Sie ist heute die Grundlage der deutschen Nationalerziehung. Und es wird für diesen Kreis von Interesse sein zu hören, dass diese Gedanken nicht auf die Hitlerjugend als Staatsjugend allein beschränkt geblieben sind, sondern auch innerhalb der Schulerziehung mit größtem Erfolg angewandt wurden. In den von Dr. Ley und mir im Auftrag des Führers errichteten Adolf-Hitler-Schulen haben wir in konsequenter Übersetzung der in der Hitlerjugend gewonnenen Erkenntnisse auf schulische Gemeinschaften den Gedanken der Selbstführung der Jugend weiterentwickelt. Der wissenschaftliche Unterricht wird dort selbstverständlich durch Facherzieher aus den Reihen der Hitlerjugend gelehrt. Aber die Jugend selbst ist für die Disziplin in ihrer Gemeinschaft verantwortlich. Alle Jahrgänge haben Führer ihrer eigenen Altersstufe, die den Schulführern unterstellt sind und ihnen den tadellosen Ablauf des Schulbetriebes gewährleisten. Ältere Hitlerjugendführer kontrollieren die Jüngeren. Es wäre ganz undenkbar, dass auf einer Adolf-Hitler-Schule sich solche Szenen abspielen würden, wie sie sich sonst auf zahlreichen Lernschulen alter Art zu ereignen pflegen. Wer bei einer Klausurarbeit, die selbstverständlich auf der Adolf-Hitler-Schule in Abwesenheit des Erziehers verfasst wird, etwas nicht weiß, schreibt nicht heimlich von Nachbar ab, sondern erkundigt sich offen und trägt dann in ein aufliegendes Buch selbst ein, was er nicht gewusst hat. Denn auf dieser Schule würde man nicht einen Erzieher betrügen, sondern sich selbst und seine Gemeinschaft, wenn man anders verfahren würde. Die wissenschaftliche Leistung allein ist auch nicht ausschlaggebend für die Adolf-Hitler-Schule. Entscheidend ist die Bewertung der Kameradschaft, das Urteil über die Gesamtpersönlichkeit, die charakterliche Haltung, die Führereigenschaft. Wir erinnern uns wohl alle aus unserer Jugend, dass sich mitunter in den Schulstunden eigenartige Dinge ereigneten. Vielleicht brach der Stuhl zusammen, auf dem der Lehrer am Katheter thronte, weil das Stuhlbein angesägt worden war. Oder Knallerbsen prasselten plötzlich auf die Schultafel in dem Augenblick, da uns die Geheimnisse der Differential- und Integralrechnung enthüllt werden sollten. Das geschah deshalb, weil nicht wir für unsere Zucht verantwortlich waren, sondern ein Lehrer, der durch einen staatlichen Erlass nicht nur dazu bestellt worden war, uns zu unterrichten, sondern auch uns zu führen. Wie wenigen Menschen aber hat die Natur gleichzeitig die Fähigkeit verliehen, wissenschaftlich zu unterrichten und Kraft einer natürlichen Autorität, Jugendliche zu erziehen. Große Forscher auf den Lehrstühlen der Universitäten und Hochschulen haben mitunter diese Fähigkeit. Die Adolf-Hitler-Schule trennt daher scharf zwischen der Führung und der Unterrichtung der Jugend. Und ich glaube, gerade deshalb wird es wenige Institute geben, bei denen der Lehrer so viel Achtung und Respekt genießt wie hier, wo er keine andere Aufgabe hat als die, die Jugend für sein Thema zu begeistern und ihr das wissenschaftliche Rüstzeug zu geben, dessen sie zum Leben bedarf. Dass bei einer solchen Schule, die sich aus den Leistungsbesten aller Jahrgänge laufend ergänzt, bedeutende Anforderungen auch an die Erzieher gestellt werden, versteht sich von selbst. Die körperliche Erziehung nimmt einen großen Raum im Gesamtprogramm ein. Wer auf diesem Gebiet lehrt, muss selbst das vormachen können, was er von den Adolf-Hitler-Schülern fordert. Meine Kameraden, Ich habe so ausführlich von der Entwicklung der deutschen Jugendbewegung gesprochen, weil das Beispiel des Erlebnisses der Jugend einer Nation weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus bedeutungsvoll ist. Die jungen Menschen in Deutschland fanden in einer Zeit, da ihnen der Staat nichts zu geben vermochte, die Kraft zur Überwindung der Not der Zeit in ihrer jungen völkischen Gemeinschaft. Im Inneren der Jugendbewegung war es der Gedanke der Selbstführung dieser Jugend, der ihrer Organisation das eigenartige Gepräge gab und das ausmachte, was man später die Revolution der Erziehung nannte. Die große Kampfparole aber, an der sich die Jugend begeisterte und die sie in ihren eigenen Reihen unablässig zu verwirklichen trachte, hieß und heißt soziale Gerechtigkeit. Jeder große Erzieher muss seinen Ehrgeiz da reinsetzen, den Kindern seines Volkes solche Ideale zu verkünden, deren sie sich als reife Männer nicht zu schämen brauchen. Die unabsehbare Bedeutung des nationalen Erziehungswerkes eines Adolf Hitler und Benito Mussolini beruht hierauf. Diese Männer gaben ihren Völkern Ideale, die allen Generationen gemeinsam sind. Die Formen des nationalen Dienstes entsprechen dem Alter und dem Auffassungsvermögen der einzelnen Altersstufen. Aber das Ideal ist dasselbe.